Fischeule oder Waldohreule, aber es hat auch noch Eulomat und Beuleeule und Heuleeule. Wenn ich den Namen Celestino Piatti höre, dann denke ich unter anderem an eine Briefmarke und auch dort Eulen. Oder die hier, das ist so eine flauschige Schneeeule. Da gibt es auch mehrere Varianten. Oder dann eben was ganz Tolles sind natürlich diese Mischwesen. So, ja, Sphinx-Eule. Also Sphinx schon als Mischwesen und dann noch mit Eule kombiniert. Vielen von diesen Eulenwesen bin ich im Archiv von Celestino Piatti begegnet. Dort war ich mit seiner Tochter Barbara Piatti. Sie hat mir viele Kisten mit Piatti-Entwürfen gezeigt. Und da war auch eine Kiste angeschrieben mit Eulenspiegeleien. Darin waren große Eulen, kleine Eulen, Eulen in Aquarell oder auch als Collage mit Bleistift oder auch Ölkreide gezeichnet. Also Eulen waren zentral im Werk von Celestino Piatti, der bekannte Schweizer Grafiker und Illustrator. Was es unter anderem mit den Eulen auf sich hat, das erzählen wir in dieser halben Stunde. Katrin, du hast ja die Tochter von Celestino Piatti getroffen, Barbara Piatti. Celestino Piatti wäre ja in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden und das hat seine Tochter nun zum Anlass genommen, seinen Nachlass zu sortieren. Er ist ja vor 14 Jahren gestorben, Zeit also, sein Erbe nicht nur zu sichten, sondern auch sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was soll damit geschehen? Das wird überhaupt zur Frage, wie umgehen mit dem, was zurückbleibt, wenn ein Künstler, eine Künstlerin stirbt. Ganz genau. Was kann weg und was soll für die Nachwelt noch aufbewahrt werden? Und du hast diese Geschichte recherchiert, Katrin Becker. Ich bin Bernhard Senn. Ja, herzlich willkommen hier im Piatti-Archiv. Barbara Piatti nimmt mich hier mit in das Archiv ihres Vaters. Sie ist die Tochter des Grafikers. Sie selbst ist Germanistin und wir laufen gemeinsam durch das Archiv. Das ist in einer alten Lagerhalle und die wiederum, die steht in Grellingen in der Nähe von Basel. Sie öffnet hier die Tür und bei ihr werden sofort die Erinnerungen wach. Meine Schwester Celestina und ich, wir waren häufig dabei bei den Ausstellungsvorbereitungen. Dann war meine Mutter hier mit der Schreibmaschine. Und mein Vater hat die Bilder rausgezogen und die Druckgrafiken und gesagt, nehmen wir das mit oder das und wie teuer soll es sein? Und wir haben gesagt, nein, das kann nicht schon wieder Eule mit grünem Mond heißen, das muss irgendwie anders heißen. In diesem Archiv ist vieles heute noch so, wie es Piatti vor 14 Jahren mit seinem Tod hinterlassen hat. Du musst dir das mal vorstellen, es ist ein großer Raum, überall stehen Regale, vom Boden bis zur Decke sind die vollgestopft. Ja, es gibt viele Stapel von Kisten und darin ganz viele Entwurfsammlungen. Es gibt viele Plakatrollen, es gibt Fotos von Barbara Piatti, auch mit ihrem Vater am Strand übrigens. Und überall wimmelt es nur so von Piatti-Motiven, unter anderem eben Eulen, Eulen, Eulen. Ja, aber Celestino Piatti hat natürlich nicht nur Eulen gemalt. Nein, er hat ganz viele Tiere gezeichnet. Er hat Pferde, Löwen, Katzen, Fische und auch diese ja, fantastischen Geschöpfe, Kentauren, Nixen gemalt. Die tauchen überall auf, in seinen Bilderbüchern, aber auch auf Plakaten und auf Briefmarken. Da ist zum Beispiel der Tiger, der Heliomalt-Elefant, aber auch die Eule mit ihren kreisrunden, weit aufgerissenen, großen Augen. Sie ist von allen Tieren das Motiv, das am häufigsten vorkommt. Ja, ich würde sagen, sie ist schon ikonografisch geworden. Er hat sie immer wieder gemalt. Zum ersten Mal taucht sie 1957 auf. Da liest sie ein Buch und das war für das Imageplakat der Schweizer Buchbranche. Erst später, 1963, kam dann das Kinderbuch heraus, an das sich auch heute noch viele erinnern. Es heißt Das Eulenglück. Und auch ich erinnere mich an ein Plakat, das ich so mit 20 Mal gesehen habe. Da schauen grüne Eulenaugen durch ein aufgeschlagenes Buch hindurch. Und die Eule, die das Buch hält, die sitzt auf einem Bleistift. Katrin, hast du herausgefunden, warum eigentlich der Piatti so auf die Eule abgefahren ist? Ja, mich hat das auch interessiert. Barbara Piatti hat es mir so erklärt. Eulen findet er speziell faszinierend, weil ihre Augen frontal angeordnet sind, anders als ein Falke oder ein Adler. Genau, und dadurch wirkt sie so menschlich. Das hat ihn fasziniert. Die Eule scheint uns mit ihren Augen wie ja, zu durchdringen und über die Augen wird sofort eine Beziehung hergestellt. Man kann die irgendwie so darstellen, als wäre sie verliebt oder empört oder wütend oder traurig oder ratlos oder fürsorglich wie hier. Das ist ein ganz beliebtes Motiv oder eines seiner Lieblingsmotive, dass er Eulenmutter oder Eulenvater mit Kind, das ist einen Flügel quasi um das Kleine legt und das Kleine beschützt. Wir hatten übrigens, meine Schwester und ich, beide auch Geburtsanzeigen mit eben erst 3 Eulen und dann 4 Eulen. Also das war so auch ein bisschen eben natürlich dann das Markenzeichen und wie er sich selber dargestellt hat oder uns mit dargestellt hat. Celestino Piatti ist vor 14 Jahren gestorben und jetzt arbeitet Barbara Piatti den Nachlass ihres Vaters auf. Genau, begonnen hat sie damit schon vor längerem, also vor 2 Jahren. Da hat sie mit Freunden und Weggefährten ihres Vaters einen Verein gegründet. Celestino Piatti, das visuelle Erbe, heißt dieser Verein. Und mit dem Historiker Claudio Miozzari hat sie nun ein Buch herausgebracht. Das hast du mitgebracht. Das habe ich mitgebracht. Sehr schön. Alles, was ich male, hat Augen. Ja, und es ist ein ganz großes, ein schweres, ein buntes Buch. Genau, wollte ich sagen. Also wirklich so diese leuchtenden Farben kommen durch, wenn du das durchblätterst, von jeder Seite strahlen die einen an. Genau, es ist so in typischer Piatti-Manier gehalten. Es gibt ganz, ganz viele Bilder von ihm zu entdecken. Plakate, Briefmarken, Zeichnungen. Entwürfe. Man sieht auch ganz viele Fotos von ihm und seiner Familie. Und genau. Immer wieder diese kräftigen Farben. Und immer wieder diese kräftigen. Mit diesen schwarzen Konturen rundherum. Genau. Zum Beispiel hier eine Seite habe ich gerade geöffnet, da sehen wir ein Plakat für Ovo Maltine. Das hat er gemalt. Das ist ein ganz leuchtend kräftiges Plakat in Blau und darauf eine orangefarbene, knallige Sonne und die hält einen Becher Ovo Maltine in der Hand. Und die Sonne hat wieder diese Augen. Die hat diese Augen. In diesem Fall nur ein Auge, aber sie ist, dieses Auge ist doch sehr markant. Es war ja auch sein Markenzeichen. Er hat ja selber auch gesagt, alles, was ich male, hat Augen. Einerseits waren das sicher Überlegungen, wie wirksam ist das, auch vielleicht Fernwirkung, solche Dinge. Und auf der anderen Seite hat er schon so ein generell, glaube ich, ein Zugang, eben dass diese Rücksichtsnahme oder dieser Respekt gegenüber der Schöpfung und den Tieren, den Pflanzen, dass eben auch Bäume dann halt mal Augen haben oder dass ein Stein sich in ein Wesen verwandelt. Also so diese Beseelung des Unbelebten. Also Celestino Piatti war kein religiöser Mensch, aber er hat durchaus in allem das Leben gesehen. Und das galt nicht nur für seine Kunst. Wir kriegen Frühstück, er macht Fruchttellerchen für uns und die werden zu einem Gesicht geformt aus den Früchten. Oder damals gab es noch Alu-Joghurt-Deckeli und hat irgendwie auf der Rückseite des Joghurt-Deckelis dann auch gleich wieder Gesichter eingeritzt oder am Strand, in den Ferien, Steine, Sand. Celestino Piatti scheint also ein sehr verspielter Mensch gewesen zu sein. Ja, und das... Ja, das taucht immer wieder so in seinen Entwürfen und in seinen Grafiken auf. Schau mal hier, da ist das ist in dem Buch, das ist in dem Plakat. Seite 168, ein Plakat, das er 1960 für Bell entworfen hat. Bell, die Wurst- und Fleischfirma in Basel. Das ist eigentlich ein sehr untypischer Piatti, möchte ich sagen. Also ich sehe da eine abfotografierte Wurst, eine Cervela, die ist am unteren Bildrand angesiedelt. Da ist rechts oben im Bild ein schwarzer Kreis mit dem Schriftzug Bell und dann eine rote Linie, die von oben nach unten läuft. Und wenn ich das Ganze so anschaue, dann formt das eigentlich ein Gesicht. Und obwohl das Gesicht nicht direkt und auf ersten Blick erkennbar ist, spricht es mich an. Das ist ein ganz untypischer Piatti und auch eines von seinen wenigen Collagen, die er gemacht hat. Auf den meisten Bildern malt er ja diese flächig bunten, klassischen Piatti-Motive mit diesen schwarzen Konturen. Und das fand ich ja das Spannende in dem Archiv, dass man hier so ganz viel von seinen Arbeiten sieht, auch diese Fülle und natürlich auch diese verschiedenen Arbeiten, die er gemacht hat, auch eben diese Vorarbeiten, die vielen Skizzen, Entwürfe. Und interessant ist, dass man diesen Prozess nachverfolgen kann, bis er dann das Ergebnis hatte. Viele von diesen Piatti-Plakaten, die wirken ja so wie beiläufig gezeichnet. Das macht so den Eindruck, das ist aus einem Guss, das ist der eine Pinselstrich. Dass das aber eben ganz anders war, das hat mir Barbara Piatti anhand eines Plakates, das Piatti für den Zirkus Knie entworfen hat, gezeigt. Wir sehen darauf Clown Dimitri. Ja, das kann ich mich auch erinnern an dieses Plakat. Ja. Genau, dieses Plakat ist recht bekannt geworden dann später in der Schweiz. Das könnte man jetzt wahrscheinlich ziemlich teuer verkaufen, weil das wirklich ein sehr berühmtes Plakat ist, das dann daraus geworden ist, das hier. Und hier ist es eben noch nicht ganz so getroffen. Also es ist, auch, ist halt ein Clown-Gesicht, aber es ist noch nicht Dimitri. Und hier ist es eben Dimitri. Also es ist wirklich, das finde ich, also wenn man die Entwurfserien sieht, das finde ich jetzt wirklich etwas vom Spannendsten, dass man eben sieht, nein, das ist es noch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Ja, hat recht, hat er das beiseite gelegt. Und dann irgendwann wird es immer besser. Und am Schluss ist es das, was man kennt, eben als umgesetzten Entwurf. Teuer verkaufen, hat hier Barbara Piatti gesagt. Also sie kümmert sich eben aktiv um den Nachlass. Jetzt geht es wirklich darum, zu sichten, Ordnung reinzubekommen und auch zu kategorisieren. Ja, man muss sich ja vorstellen, dieses Konvolut, das ist enorm viel. Also er hat 70 Jahre lang gearbeitet und fortlaufend produziert. Da ist heute einfach wahnsinnig viel da an Material. Ab 1961 hat Celestino Piatti für den Deutschen Taschenbuchverlag die Buchcover gestaltet. So sind allein schon da über die Jahre 6000 Buchumschläge zusammengekommen. Und dann hat er ja auch noch in der Schweiz rund 500 Plakate illustriert. Und damit gehört natürlich und vor allem seine Werke zum kulturellen Erbe. Also man könnte ja auch sagen, das ist unsere Sache. Wir lassen das einfach geschlossen. Das war halt mal. Der Hauptantrieb ist wirklich, wir wollen das zeigen und wir wollen es teilen. Und es ist viel, viel, viel genialer, wenn die Sachen irgendwo hängen. Meinetwegen eben zum Beispiel in der Küche eines ganz jungen Grafikers so ein klassisches Piatti-Plakat. Bier ist etwas Gutes oder Bier beschwingt. Ich meine, das ist sehr romantisch hier, das Archiv, und sehr malerisch im buchstäblichen Sinne. Aber eben, es beginnt wirklich erst zu leben, wenn wir jetzt die Sachen auch nach außen tragen und die sich wieder ein bisschen verteilen. Wenn ein Künstler stirbt, dann bleibt eine Unmenge Material zurück. Und da stellt sich natürlich wirklich die Frage, ja, wie umgehen damit? Ja, man muss aber auch sagen, nicht jeder ist so bekannt wie Celestino Piatti. Und auch Celestino Piatti ist nicht so berühmt, dass man ihm etwa wie bei Jean Tinguely ein ganzes Museum baut. Also das ist ja ganz grundsätzlich für viele Erben von Künstlerinnen und Künstlern in der Schweiz eine große Frage. Was, wenn ein Künstler stirbt? Wohin mit seinem Nachlass? Dafür hat das Institut für Kunstwissenschaft mit Sitz in Zürich einen Ratgeber publiziert. Dieser heißt »Vom Umgang mit Künstlernachlässen«. Mitherausgeber ist Matthias Oberli. Er ist der Leiter der Beratungsstelle Künstlernachlässe. Ich denke, es ist wichtig, dass man Entscheidungen trifft, was möchte man aufbewahren, wer soll das auch aufbewahren. Also es gilt da wirklich eine Strategie festzulegen. Und es gilt auch, das scheint mir auch sehr wichtig, dass man sich verabschiedet von der Idee, einen Nachlass sozusagen über die Zeit hinweg zusammen als großen Monolithen zu bewahren. Ich glaube, das ist dem Werk eher abträglich. Zentrale Stichworte in diesem Ratgeber sind also ordnen, reduzieren, bewahren und vermitteln. Ordnen und vielleicht auch vorsortieren, aussortieren, das sollte der Künstler im Idealfall schon mal selber machen. Aber eben das hat Piatti offensichtlich nicht gemacht, oder? Nee, nicht also, ganz so. Warum kann man denn nicht einfach alles aufbewahren und eben zusammenhalten? Ja, weil nicht alles gleich gut ist. Hinzu kommt, dass die Museen gar nicht die Kapazitäten haben, um ganze Nachlässe aufzunehmen. Das heißt, die Museen müssen per se auch zurückhaltend sein, wie viele Werke sie annehmen. Und wir haben das wirklich mit Nachlässen zu tun von 1000 bis 2000 Werken. Im Fall von Celestino Piatti sind es noch viel mehr Arbeiten. Und das sind so große Konvolute, die so viele Arbeit auch mit sich bringen. Das heißt, sie müssen die Werke dann auch verzeichnen. Sie müssen schauen, sind die überhaupt konservatorisch in gutem Zustand, müssen die gereinigt werden. Sie müssen inventarisiert und nochmals fotografiert werden. Das sind wirklich sehr große Anstrengungen, die sehr viele Ressourcen binden. Und ich denke, die Museen sind gar nicht in der Lage, so große Konvolute aufs Mal zu übernehmen. Und das möchten sie auch nicht, denn das würde ja sozusagen dann die anderen Bestände wie blockieren. Also damit wird klar, den Nachlass komplett als Ganzes übergeben zu wollen, keine gute Strategie. Und es nützt auch dem Nachlass nicht viel. Die Chance, dass der Künstler posthum wahrgenommen wird, die wächst dann, wenn der Nachlass auf möglichst viele Institutionen verteilt wird. Zumal dann auch die Möglichkeit ist, dass das Werk immer wieder in verschiedenem neuen Kontext erscheint. Also bei Ausstellungen beispielsweise, bei Publikationen. Das hat eine viel größere Streuweite, als wenn man immer wieder versuchen muss, monografische Ausstellungen zu machen. Ich denke, das erreicht auch immer wieder neue Zielgruppen und hält so das Interesse an den Kunstschaffenden eher wach, als wenn man das rein monografisch macht. Also diese Frage nach dem Wohin und wie umgehen mit dem Nachlass, das betrifft vermutlich nicht wenig. Also von wie vielen Nachlässen sprechen wir denn da in der Schweiz? Matthias Oberli vom Institut für Kunstwissenschaft, er schätzt, dass in der Schweiz in den letzten 70 Jahren rund 10.000 Künstlerinnen und Künstler aktiv waren. Also das sind nicht Hinz und Kunst, das sind Künstler und Künstlerinnen mit Rang und Namen. Also mit anderen Worten, wenn wir jetzt nochmal die weniger bekannten Künstlerinnen und Künstler dazu rechnen, da muss man schon sagen, dann stehen in der Schweiz viele Garagen, Keller und auch Dachböden voll mit Kunstwerken. Ja, und so mancher Nachfahre, der steht vor der quälenden Entscheidung, was kann weg und was bringt vielleicht noch ein paar Franken ein? Ja, er sagt auch, so mancher hofft, da auf einen schlummernden Schatz zu treffen. Matthias Oberli nennt das den Van Gogh-Effekt. Die Meinung, Van Gogh hätte nur ein Bild verkauft während seiner Lebzeit. Und erst danach sei er richtig berühmt geworden. Und natürlich ist immer ein bisschen die Befürchtung von Nachlasshaltenden, sie würden auch auf so einem Schatz sitzen, der sich erst im Nachhinein dann als ein sehr wichtiges Werk zu erkennen gibt. Die Befürchtung, oder ich würde sie eher als Hoffnung benennen, die Hoffnung, je nachdem. Ja, manch einer geht da aus den Beratungen recht ernüchtert raus, aber das ist die Realität, sagt Matthias Oberli. Aber jetzt im Fall von Celestino Piatti stellt sich diese Frage natürlich nicht. Er ist ja ein anerkannter Künstler und seine Werke haben sich ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben. Aber sag mal, Katrin, 14 Jahre ist er jetzt schon tot. Warum erst jetzt diese Aufarbeitung? Ja, die Familie hat sich Zeit gelassen. Sie hat vielleicht auch die Zeit gebraucht und das Jubiläum, der 100. Geburtstag ist jetzt ein willkommener Anlass. Es ist natürlich ganz viel Aufmerksamkeit da, es verkauft sich auch besser. Hinzu kommt, dass so ein Nachlass, den zu sortieren und den zu übergeben, das schafft man nicht in ein paar Tagen. Man muss sich aber schon bewusst sein, dass eine langfristige Nachlassbewirtschaftung eigentlich über mehrere Generationen gehen sollte. Und deshalb sollte man schon sehr früh beginnen, die strategisch anzugehen. Archiv anlegen und sortieren und auswählen, das hat ihn, glaube ich, vordergründig gar nicht interessiert. Also ich glaube, er wäre traurig, wenn jetzt alles weg wäre oder wenn er vielleicht auch schon zu viel entsorgt hätte. Also hat eigentlich gar nicht, also wurde wirklich alles aufbewahrt. Es war so ein Produktionsdurchgang und Durchlauf, dass eben dieses Archivieren und vielleicht auch mal sich hinsetzen und überlegen, was ist das Wichtigste. Dafür war gar keine Zeit, weil er einfach immer noch gearbeitet hat und immer noch Sachen gedruckt wurden. Und das andere ist aber schon, dass es eine wirtschaftliche Notwendigkeit war für seine Familie, für uns, auch für seine erste Familie. Da waren natürlich finanzielle Verpflichtungen. Meine Schwester und ich mussten noch eine Ausbildung machen, meine Mutter musste abgesichert werden. Also das hat sich auch eine Rolle gespielt, dass er gedacht hat, ich kann mich jetzt da nicht ausruhen und einfach zurücklehnen. Celestino Piatti war also zweimal verheiratet. Ja, Celestina und Barbara Piatti sind die Töchter aus zweiter Ehe. Daraus ergibt sich eben auch, seine Werke sind auf die Familien verteilt. Also da gibt es nicht nur das Archiv und das Atelier, sondern eben auch noch die Sammlungen in den beiden Familien. Und weil die Familie erst jetzt den Nachlass sortiert, hatte ich und übrigens auch das Publikum die Gelegenheit, das Archiv zu besuchen. Und du musst dir vorstellen, diese Räume, die sind noch immer so erhalten, wie er sie verlassen hat. Und das wirkt ziemlich authentisch. In Piattis Atelier in Basel zum Beispiel, da steht noch immer sein abgewetzter Ledersessel, da ist sein Schreibtisch, sein Arbeitstisch, da stehen seine Stifte, Pinsel. Ja, es hat sogar noch eingetrocknete Farben und ich fand, da bekommt man ziemlich gut einen Eindruck, wie er gearbeitet hat. Da ist dann halt überall notiert, eben wie er das haben möchte, wie die Farbe sein muss, was korrigiert werden muss. Und solche Dokumente, das fasziniert mich extrem, weil ich selber eben häufig mit Grafikern, Grafikerinnen, Illustratoren arbeite. Und das machen wir natürlich alles in InDesign und Illustrator. Und so dieses Analoge, also das, da ist eine gemalte Platte und die ging so in die Druckerei und dann kam sie zurück und es wurde wieder korrigiert und so. Das finde ich schon toll. Hat Barbara Piatti durch diese Arbeit des Sichtens und Sortierens eigentlich Facetten an ihrem Vater entdeckt, die sie vorher vielleicht nicht kannte? Ja, durchaus, das hat sie. Als sie geboren wurde, war er ja bereits über 50 Jahre alt. Also über sein vorheriges Leben hat sie nur durch Erzählungen und Briefe erfahren. Bei den Aufräumarbeiten, da ist sie auf Korrespondenzen mit seinen Arbeitgebern gestoßen, wie zum Beispiel den Uhrenhersteller Rolex. Piatti entwarf Mitte der 1970er Jahre das Plakat für eine Taucheruhr. Rolex wollte damals Muscheln, Wellen und Sand. Piatti aber entwarf dunkle Tiefsee. Dann schreibt er irgendwie an Rolex. Also das fand ich dann wirklich irgendwie ziemlich kultig. Ich muss eine gewisse künstlerische Freiheit ausüben können, sonst wird es irgendein Uhrenplakat und kein Rolex-Plakat. Und als Kind habe ich solche Szenen nicht erlebt. Das habe ich wirklich in den Briefen, in den früheren Briefen eigentlich gelesen. Das war für mich schon ein neuer Charakterzug von ihm, dass er wirklich so, ja, eben einstehen konnte für seine Sache und seine Überzeugung. Also ein eigenständiger, ja, auch ein sehr eigensinniger Charakter. Ja, und das macht auch den Wert seiner Werke aus. Und das hebt ihn auch von anderen Grafikern ab. Und darum ist es ja auch so wichtig, diesen künstlerischen Nachlass zu bewahren, zu dokumentieren und damit auch für die nachfolgenden Generationen zugänglich zu machen. Es gibt so diese Phase, eben, dass wir überhaupt das Ganze ins Rollen gebracht haben, dann die Phase des Bildbandes und die Jubiläumsaktivitäten. Und jetzt wäre eigentlich die nächste, dritte und letzte Phase, wäre, dass wir gucken, wo kommen einzelne Bestandteile hin vom Nachlass? Also können wir die in Sammlungen unterbringen? An vielerlei Orten werden ja bereits Piatti-Werke aufbewahrt, also zum Beispiel die Briefmarken, die Druckvorlagen für Buchcover und Kinderbücher, die lagern in der Grafiksammlung im Schweizerischen Landesmuseum. Und ein Großteil seiner Plakate befindet sich schon seit Piattis Lebzeiten, also schon seit Jahrzehnten im Archiv des Museums für Gestaltung in Zürich. Wir haben Plakate von Piatti ab 1949. Sein erstes Plakat, das prämiert wurde, fehlt uns beispielsweise. Das wäre jetzt genau noch ein Kandidat, das ich sehr gerne gezielt dann wirklich aufnehmen würde. Das sagt Bettina Richter. Sie ist Kuratorin der Plakatsammlung des Museums für Gestaltung Zürich. Das ist ein Plakat für Basler Rabattmarken, das auch gerade einen Preis eingeheimst hat mit einem kleinen liegenden Mädchen, das diese Rabattmarken in dieses Sammelheft klebt, während ihm ein kleines Kätzchen dabei zuschaut. Das ist jetzt genau ein Plakat, da hat er noch nicht so seinen eben später unter dem Namen wirklich Piatti-Stil, ja auch bekannten Stil, gefunden. Sag mal, Katrin, wenn wir jetzt hier über Celestino Piatti sprechen, sprechen wir dann eigentlich über einen Grafiker oder über einen Künstler? Ja, man sagt ja von ihm, er war ein Gebrauchskünstler. Okay. Da wird schon sehr deutlich, er hat die Alltagswelt illustriert. Aber genau diese Grenze Künstler, Grafiker, die ist in der Tat bei Piatti fließend. Ab den 1920er, 30er Jahren hat sich eigentlich so auch durch entsprechende Ausbildungen an Gewerbeschulen der Beruf des Graphic Designs, des Graphic Designers, der Graphic Designerin ausgebildet, die eben nicht mehr Künstler und Künstlerinnen waren, sondern die grafisch Mittel von Fotografie, Grafik und Typografie gepflegt haben und auch ganz bewusst angewandte Grafik gemacht haben und sich nicht als Künstler und Künstlerin verstanden haben. Aber bei Piatti ist das natürlich noch ein sehr starkes Selbstverständnis und er hat ja bei seinen Aufträgen auch oft dafür gefochten, dass er eine gewisse künstlerische Freiheit haben muss. Eben, das erinnert jetzt wieder an das Beispiel mit der Taucheruhr. Da hat sich Piatti ja sehr für seinen Entwurf da mit der Tiefsee stark gemacht. Also insofern macht es ja total Sinn, dass seine Plakate in einem Museum für Alltagsgegenstände und Designgeschichte aufbewahrt werden und eben nicht in einem Kunstmuseum. Ja, zwischen all den Möbeln und Designgegenständen, die uns ja die eigene Entwicklungsgeschichte und die Lebenswelt, wie sie mal früher war, vor Augen führen, da gehört das Plakat als Kommunikationsmittel zwingend dazu. Das war ja so nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Markenartikel überhaupt breit aufkam, die ersten Supermärkte entstanden, dass da sehr viele Gestalter und Gestalterinnen auch für einzelne Produkte, für einen Reißverschluss, für einen bestimmten Kaffee, für Butter, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, Werbung gemacht haben. Und da ist Piatti natürlich mit seinen Werken auch ins kollektive Gedächtnis, vor allem einer älteren Generation, eingegangen. Klar befördert er da eine Erinnerungskultur neben anderen Zeitgenossen mit seinen Plakaten. Und eben diese Erinnerungskultur, die gilt es nun zu pflegen. Dafür hat das Museum für Gestaltung und speziell die Kuratoren der Plakatsammlung eigene Kriterien. Es interessiert uns, dass wir Plakate für wichtige Auftraggeber exemplarisch haben, die Basler Messe, dass wir die verschiedenen Plakatkategorien, weil Piatti einer ist, war auch nicht durchaus bei allen so, der eben viel Produktplakate, aber eben auch touristische Plakate, auch soziale Plakate, auch politische Plakate gestaltet hat. Für das Frauenstimmrecht beispielsweise, gegen die Schwarzenbach-Initiative, die dann auch etwas über seine Persönlichkeit durchaus erzählen, verraten, über seine politische Haltung. Wie gesagt, die Museen und Sammlungen, die haben ja ohnehin schon so viel Material, dass Altes nicht nachträglich digitalisiert wird, sondern immer nur das, was neu hinzukommt. Bei Piatti gibt es in diesem Jahr, in diesem Jubiläumsjahr nun Sondergelder, mit denen wird auch der alte Plakatbestand digitalisiert, sodass bald alle seine Plakate online zugänglich sind. Jetzt ist also das Jubiläumsjahr. Ein großer Schritt ist gemacht mit einem schweren, dicken Bildband, eine Art Künstlermonographie mit eben vielen Bildern und Fotos von Piatti. Heißt, alles, was ich male, hat Augen. Und Barbara Piatti ist Mitherausgeberin. Was kommt noch? Nun werden erstmal alle Werke inventarisiert. Einzelne Werke sollen verkauft werden, andere dann an Sammlungen und Museen übergeben werden. Da kommt also schon noch ganz schön viel Arbeit auf Barbara Piatti zu. Ja, aber eine Arbeit, die Barbara Piatti recht pragmatisch angeht. Also wenn man jetzt eben ängstlich auf der Schwelle stehen bleibt und denkt, oh mein Gott, wo fangen wir an und es ist einfach zu viel, dann hätte das alles nicht funktioniert. Aber wir sind relativ furchtlos halt einfach mal rein, haben gesagt, so jetzt, okay, wer trägt diese Kiste, wohin, das muss hier weg, hier müssen wir auspacken. Ja, eine Arbeit, die jetzt zu tun ist und die irgendwann auch mal vorbei sein wird. Für mich ist das wie eine, ich glaube, eine Phase. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt die nächsten 20 Jahre das noch in dieser Intensität machen möchte. Jetzt im Moment macht es unglaublich Spaß. Und dann ist dann, also jetzt mal blöd gesagt, dann ist für mich dann auch mal gut. Das war der Kontext-Podcast von Katrin Becker. Sounddesign Serge Krebs, Produktion Dagmar Walser. Ich bin Bernhard Senn. Und Ihr Feedback, das interessiert uns. Schreiben Sie uns kontext@srf2kultur.ch.